Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Episode 1 mit Flug im eigenstartfähigen Segelflugzeug. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Bevor wir heute mit dem Inhalt beginnen, kurz zwei, drei Worte zu Omega Tau. Omega Tau ist ein neuer Podcast, offensichtlich zum Thema Wissenschaft und Technik. Wir werden einfach interessante Themen aufgreifen, die uns Spaß machen, die wir interessant finden. Wir werden Leute interviewen, wir werden Dinge angucken, uns mit Leuten unterhalten und werden das aufzeichnen. Das ist zum einen Markus Völter, die Stimme gerade am Mikrofon, und zum anderen Nora Ludewig, die dann in einer der nächsten Episoden zu hören sein wird. So, in dieser Episode geht es um einen Mitflug im eigenstartfähigen Motorsegler, also eine gute Stunde Überlandflug, alle möglichen Aspekte der Segelfliegerei. Und in der nächsten Ausgabe wird es gehen um den Wetterdienst, Wetterdatensammlung, Wetterberichtserstellung, Wetterstation, Wettersatellit, Wetterballon. Bei Omega Tau handelt es sich tatsächlich um ein richtiges Hobby, was bedeutet, dass wir uns nicht zu einer irgendwie vordefinierten Release-Schedule committen. Wir werden also nicht wöchentlich publizieren, auch nicht unbedingt monatlich, sondern so, wie es uns reinpasst. Und außerdem würden wir uns freuen, wenn sich eine kleine Community bilden würde. Das heißt, wir freuen uns ganz furchtbar über euer Feedback an feedback@omegataupodcast.net. Und wie bereits am Anfang angekündigt, handelt es sich um einen Segelflug mit einem eigenstartfähigen Segelflugzeug. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich Segelflieger. Und dieser Flug mit einer ASH-26E, den habe ich vor ein paar Wochen aufgezeichnet und möchte den jetzt einfach kommentieren und Audio aus dem Cockpit einspielen. Das Segelflugzeug ist ein 18-Meter-Flugzeug, hat also 18 Meter Spannweite, gleitet ungefähr 1:50. Wie gesagt, eine ASH-26E wird hergestellt von der Firma Alexander Schleicher in Poppenhausen in der Rhön bei der Wasserkuppe. Es ist ein Einsitzer, das heißt, ich kann da niemand mitnehmen, außer mir selber. Gestartet sind wir in Donzdorf und sind dann ungefähr 3 oder 4 Stunden geflogen. Die Schwäbische Alb entlang runter nach Albstadt, dann zurück nach Ulm und dann nach Eichstätt. Das ist im Altmühltal. War kein besonders langer Flug oder kein besonders weiter Flug, sollte ich sagen. Aber für das Wetter, das war sehr, sehr mäßig, war es dann doch eigentlich ganz nett. Vielleicht noch 2, 3 Worte zu der Tatsache, dass sich dabei bei dem Flugzeug um ein eigenstartfähiges Segelflugzeug handelt. Segelflugzeuge, wie der Name ja andeutet, haben normalerweise ja keinen Motor. Das heißt, sie bleiben durch Thermik in der Luft. Wir werden das später noch erläutern. Dieses Flugzeug, die 26, hat aber eben einen Motor, 50 PS Wankelmotor. Das ist ein sogenanntes Klapptriebwerk. Das heißt, der Motor sitzt im Rumpfrücken hinterm Cockpit. Und der Propeller ist im eingefahrenen Zustand in den Rumpf eingeklappt. Das heißt, von außen sieht das Ding aus wie ein ganz normales Segelflugzeug und hat eben diese Klappen auf dem Rumpfrücken und die werden eben ausgefahren, wenn der Motor benötigt wird. Das ist ein sogenannter Eigenstarter, sprich ich kann mit diesem Motor selber starten. 50 PS sind absolut ausreichend, geht wunderbar, steigt mit 3 bis 4 Metern pro Sekunde. Ich fahre das dann in der Luft ein und wenn in der Luft das Wetter schlechter wird, kann ich den Motor eben auch wieder ausfahren und dann eben heimfliegen. Die Aufnahme beginnt logischerweise mit dem Start. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Motor bereits ausgefahren. Ich habe einen Check gemacht, ich habe das Öl kontrolliert, Sprit kontrolliert, eine Sichtprobe aller Motorteile gemacht, einfach geguckt, ob alles in Ordnung ist. Vorher habe ich das Flugzeug natürlich aufmontiert, das war über Nacht im Anhänger, habe da einen Check gemacht, Ruder überprüft und so weiter. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme jetzt gleich beginnt, sitze ich bereits im Cockpit, bin angeschnallt und stehe 90 Grad quer zur Bahn, sodass ich dann, sobald mein Motor warm gelaufen ist, in die Bahn rollen und starten kann. Hören wir uns also mal den ersten Abschnitt an. Die Checkliste auf, Brandhahn ist offen, Hauptschalter ist an. Übrigens, der Motor im Hintergrund ist der Rasenmäher. Meiner ist noch aus. Temperatur ist wärmer als 10 Grad. Gut, der Motor ist ausgefahren. Propellerarretierung, die Bremse ist gelöst. Dann können wir jetzt im Prinzip anlassen. Leute sind keine am Flieger. Machen wir die Haube zu. So. Jetzt gäbe man ein kleines bisschen Gas, damit er besser anspringt. Mike Bravo, links quer 27 Donsdorf. So, und dann tun wir mal die Bremsklappen raus und halten ihn fest. Machen die Zündung an. Primen. Und anlassen. Gut, läuft. Wunderbar. Ein bisschen mehr Gas, dass wir über 4000 Umdrehungen kommen. So, jetzt müssen wir erstmal warm laufen lassen. Das dauert jetzt einen Moment. In der Zeit können wir checken, Funkgerät ist auf der richtigen Frequenz. Das GPS ist ein, Donsdorf als Flugplatz gerastet. Höhenmesser ist eingestellt. Ups. Auf die Platzhöhe. Also MSL, 700 Meter fast. Welpklappen sind negativ, sind auch freigängig. Ruder sind generell freigängig. Das Gespräch im Hintergrund, was man da immer wieder hört, oder das Gerausche, ist natürlich der Funk. Als Segelflugzeug, wie jedes andere Flugzeug auch, hat man eben Funkkontakt mit dem Flugleiter auf dem Flugplatz und die anderen melden eben, dass sie gerade gestartet sind oder was auch immer. Wir warten jetzt ab, bis der Motor warm gelaufen ist. 40 Grad braucht man mindestens, bevor wir dann eine Zündkreisprobe machen können. Zündkreisprobe bedeutet, dass die zwei unabhängigen Zündsysteme, die der Motor besitzt, eben getestet werden, indem ich eins davon jeweils ausschalte und erwarte, dass dann die Drehzahl des Motors ein bisschen abfällt. Die ganze Zeremonie des Checkens und Testens ist natürlich relativ wichtig bei Flugzeugen. Ich habe im letzten Audiostückchen, habt ihr ja gehört, dass wir da eben Ruder gecheckt haben und Höhenmesser eingestellt und alles Mögliche. Und das Problem ist eben, wenn man mal in der Luft ist, hat man eben relativ wenig Möglichkeiten, wenn sich irgendwas als defekt rausstellt, irgendwas zu tun. Und deshalb ist es in der Fliegerei essentiell, dass man eben seine Checks durchführt, üblicherweise anhand von schriftlichen Checklisten. Das heißt, man geht wirklich systematisch bestimmte Dinge durch. Hören wir uns jetzt also an, was passiert, wenn der Motor seine 40 Grad hat. So, jetzt haben wir 40 Grad. Das bedeutet, wir können jetzt dann gleich eine Zündkreisprobe machen. Okay. Info, Mike Bravo, Gegenanflug 27. Beschleunigen auf 6300 Umdrehungen. Und Zündkreis 1, Abfall, gut. Zündkreis 2 Abfall, auch gut. Muss Gas wieder rausnehmen und warten, bis der Kollege da gelandet ist. Wir warten dann noch ab, bis die Mike Bravo gelandet ist, wie erwähnt. Melden uns dann per Funk beim Tower, so von wegen Donsdorf, die Delta Sierra startbereit, geht jetzt auf die 27 und startet oder irgendwie sowas. Tower wird uns dann bestätigen, dass er das gehört hat und dann rollen wir eben auf die Bahn und geben Gas. Die Delta Sierra geht auf die Bahn. So, jetzt müssen wir dann gleich rumdrehen. Dazu müssen wir Gas geben und drücken, weil ich kein lenkbares Spornrad habe. Okay, Donsdorf, die Delta Sierra startbereit 27. Delta Sierra. So, Leistungsprobe. Wir haben 7200 und los. Querruder voll links, weil der rechte Flügel ablegt. So, Leistung Hammer. 80 km/h. Umwölben auf 4. Und fliegt. Also mal gucken, dass die Drehzahl nicht so hoch wird. Ich gehe ein bisschen raus vom Gas. 7,5. 7,6. Noch ein bisschen raus. Jetzt haben wir 100 km/h. Das ist gut. Bodennähe immer ein bisschen schneller. Und jetzt kommen wir gleich über die Alpkante, wo es ein bisschen ruckelt. Ja, ein bisschen. Jetzt gehen wir links weg. Steigen haben wir 3,5 Meter, das ist gut. So, und ich bleibe jetzt erstmal in Platznähe, falls irgendwas mit dem Motor schief geht. Das heißt, ich mache jetzt einen Querabflug und dann einen Gegenabflug. Die ASH26E hat Wölbklappen. Das bedeutet, ich kann die Flügelhinterkante nach oben und unten verstellen. Unten heißt positiv, nach oben heißt negativ. Und beim Anrollen auf der Bahn werden die Wölbklappen eben negativ ausgeschlagen, damit die Querruderwirksamkeit erhöht wird. Hintergrund ist ja, so ein Segelflugzeug hat ja nur ein Rad, sprich der Flügel liegt auf einer Seite auf dem Boden und ich will dann natürlich so schnell wie möglich hochkriegen, um das Flugzeug waagrecht zu kriegen, um den Bodenkontakt der Flügelspitzen zu vermeiden. Und das bedeutet, ich stelle die Wölbklappen auf negativ, roll an, gebe Gas und wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit habe, zwischen 60 und 80 km/h, wölbe ich die Wölbklappen positiv und damit hebt das Flugzeug dann eben ab und fliegt. So, wenn wir dann in der Luft sind, werden wir, wenn wir eine gewisse Sicherheitshöhe, 300-400 Meter erreicht haben, werden wir Richtung dem guten Wetter, relativ guten Wetter drehen und schon mal in Richtung der guten Wolken fliegen. Während des Steigflugs gibt es eigentlich nicht viel zu tun, außer natürlich Luftraumbeobachtung. Man sollte mit niemand anderem zusammenstoßen, dazu später mehr. Und man muss eben Drehzahl, Geschwindigkeit und Temperatur des Motors im Auge behalten. Der Motor hat so ein bisschen die Tendenz, sich zu überhitzen, das heißt, man sollte einfach ein Auge drauf haben. Es gibt auch so ein bisschen das Problem, dass man zu langsam wird, weil man einfach nicht dran denkt, dass man ja Fahrt halten muss. Das heißt, einfach diese drei Größen, Fahrt, also Geschwindigkeit, Temperatur und Drehzahl, sollte man im Auge behalten und regelmäßig kontrollieren. Man eignet sich da so gewisse Routine an und überprüft die Instrumente immer wieder in einer bestimmten Folge. Und ja, das geht dann automatisch. Jetzt ist halt wichtig, dass man die Drehzahl und die Geschwindigkeit hält, weil er bei 95 am besten steigt. Und dann die Motor- und Abgastemperatur im Blick hält, sagen wir 60 Grad Motor und 100 Grad Luft, das ist in Ordnung. Münster 5, die Delta 2 kommt zur Landung. Jetzt können wir mal das Fahrwerk einfahren. Rums drin. So, und jetzt reduzieren wir zwecks Motorschonung auf 6900 Umdrehungen. Bisher hat man so 7,3, 7,4. Als vollwertige Teilnehmer des Luftverkehrs müssen sich Segelflugzeuge natürlich auch an die Vorschriften halten. Insbesondere eben dürfen bestimmte Lufträume nicht eingeflogen werden. In der Gegend von Donsdorf ist der Luftraum von Stuttgart und die entsprechenden Segelflugbeschränkungsgebiete, die Höhen gestaffelt sind. Das heißt, wir müssen uns dann beim Abflug gleich ein bisschen Gedanken drüber machen, wie hoch wir in der Nähe des Platzes steigen dürfen. So, dann können wir die Checkliste vom iPad mal wegtun und können das Navigationsprogramm laden. Wir sind jetzt im Sektor Alp-Ost. Da dürfen wir bis auf 2200 Meter steigen, also haben wir genügend Luft. Ich gehe dann gleich mal ein Stückchen die Alp runter, da hat es schönere Wolken. So, irgendwann sind wir dann hoch genug gestiegen. Bevor wir dann den Motor einfahren, sollten wir noch einen kleinen Kühllauf machen, dass die Motortemperatur sinkt, insbesondere die Temperaturspitzen in bestimmten Motorbereichen. Hören wir kurz rein. Wölbklappe 3 und Gas raus, sodass wir ungefähr mit 6,8 drehen. Da fliegen wir ungefähr 130 und das kühlt den Motor eben, bevor wir dann nachher einfahren. So, jetzt steigen wir natürlich nicht mehr. Aber wollen wir ja auch nicht. Ja, noch ein bisschen das Gas rausnehmen. Ja, 50 Grad, 100 Grad Temperatur, das ist okay. Und dann kann man einfahren. Das heißt, wir wölben wieder auf 4. Nehmen die Geschwindigkeit auf 90 km/h zurück und nehmen das Gas raus. Und bei 4000 schalten wir die Zündung aus. Jetzt läuft der Propeller aus. So, jetzt steht er. Jetzt können wir den Propellerstopper raustun und durch den Fahrtwind den Propeller von senkrecht drehen, bis er anstößt. Okay, und einfahren. So, Propeller eingefahren, fast zumindest. Er steht noch ungefähr 20 Grad raus, weil er einfach noch ein bisschen abkühlen muss. Wenn wir da jetzt den Propeller komplett einfahren würden und die Motorklappen schließen, dann würde eben der Propeller beschädigt vom heißen Auspuff. Das heißt, wir warten da noch 3-4 Minuten. Aber trotzdem sind wir jetzt ein Segelflugzeug und verhalten uns als Segelflugzeug. Das heißt, wir werden jetzt uns gleich aufmachen zum guten Wetter in Richtung der guten Thermik. Bevor wir das machen, aber hier ein Stückchen Musik aus dem Podsafe Music Network, Haven von Fisher. door was always open to me. The door is also open to you. To Bevor wir uns jetzt den weiteren Flug anhören, muss ich, glaube ich, ein paar Kommentare machen. Zunächst mal. Ein Segelflugzeug bleibt ja in der Luft durch üblicherweise Thermik, also aufsteigende Luft, warme Luft, die von der Sonne erwärmt ist, die dann eben aufsteigt, weil sie leichter ist. Das heißt, ein Segelflieger versucht sich vorzugsweise in aufsteigender Luft aufzuhalten. Da stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie findet er diese aufsteigende Luft? Und zweitens, wenn er sie gefunden hat, wie merkt er, wie stark die Luft aufsteigt? Das Finden von Thermik ist relativ einfach, wenn es Wolken hat. Wolken entstehen nämlich dadurch, dass aufsteigende Luft kondensiert, die Feuchtigkeit kondensiert. Das heißt, man wird sich unterhalb von Wolken aufhalten. Und wenn man dann eben unter so eine Wolke fliegt, dann wird man eben anhand eines Variometers angezeigt bekommen, ob das Flugzeug und die Luftmasse steigt oder nicht. Diese Anzeige gibt es einmal optisch als Zeigerinstrument und zum anderen eben auch als Piepser, als akustisches Instrument, damit der Pilot nicht ständig ins Cockpit aufs Instrumentenbrett gucken muss, sondern stattdessen den Luftraum beobachten kann. Und wenn dieses Variometer eben freundlich, glücklich piepst, so piep, piep, piep, piep, piep, dann steigt das Flugzeug und wenn es eben weint, dann sinkt das Flugzeug. Also wenn so, dann sinkt das Flugzeug. Und diesen Piepston wird man jetzt gleich die ganze Zeit hören. Das heißt also, man wird schwerpunktmäßig versuchen, in sinkender Luftmasse möglichst schnell zu fliegen, um die Luftmasse zu durchschreiten oder zu durchfliegen. Und in aufsteigender Luftmasse wird man im Kreis fliegen, um Höhe zu gewinnen. Um die Geschwindigkeit immer möglichst optimal einzustellen, gibt es eine wissenschaftliche Theorie von einem Mensch namens McCready und der hat die Sollfahrttheorie erfunden. Und wenn ich eben jetzt gleich sagen würde, ich stelle den Piepser um auf Sollfahrtgäber, bedeutet das eben, dass mir der Sollfahrtgäber auch wieder akustisch anzeigt, wie schnell ich fliegen muss. Wenn er nach unten geht, muss ich schneller fliegen. Wenn er nach oben sich freut, muss ich langsamer fliegen. Und ab einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit schaltet das Ding dann eben automatisch wieder um auf Variometer. Ja, außerdem wird man natürlich abhängig von der Geschwindigkeit die Wölbklappen einstellen. Je schneller man fliegt, desto negativer wird man sie wölben. 3 ist neutral, 2 und 1 für den Schnellflug, 4 für den Langsamflug und das Kurbeln in der Thermik. Und auch da werde ich eben entsprechende Kommentare machen. Hören wir mal kurz rein. Gut, dann machen wir mal einen Piepser an. Hier geht's runter. 3 Wölben, Sollfahrt umstellen. Und mal ein bisschen Gas geben zu den Wolken da vorne. Ganz schön strammen Westwind. Computer sagt 8 km/h, aber das glaube ich wird noch mehr. Der konnte noch nicht wirklich messen, weil ich noch nicht im Kreis geflogen bin. Der misst da den Versatz. Jetzt sind wir gerade kurz vom Flugplatz Oppingen. Ihr hört das Vario auch schon so ein bisschen piepsen. Ein bisschen lauter. Bin mal gespannt. So, wir müssen jetzt die Temperatur weiter im Auge behalten und sobald die Temperatur vom Maximum wieder 2 Grad abgefallen ist, können wir einfahren. Jetzt haben wir gerade 70 Grad. Mal gucken, ob das beim Maximum bleibt. Ich gehe mal ein bisschen Richtung der Sonnenseite, wo es hoffentlich mehr... Thermik. Jetzt kreisen wir hier mal links rum ein. Gucken mal, ob das passt. Ja, sieht gut aus. Also 4 Wölben. Na, nicht so ganz. Temperatur 70 Grad. So, noch abwarten. Na, ein bisschen korrigieren. Und rein. Wir haben immer noch 70 Grad. Ich kurbel jetzt ungefähr mit 90-95 km/h. 35 Grad Schräglage und wir haben 1,5 Meter steigen. Mal ein bisschen versetzen noch. So, der Bart ist zwar jetzt nicht der Hammer, aber wir haben immerhin mal einen stabilen Meter steigen. Ist in Ordnung. Zumindest mal, bis der Motor dann drin ist. So, jetzt haben wir 68 Grad und 95 Luft. Warten wir noch einen kleinen Moment, solange wir hier im Kreis rumfliegen, stört der Motor eh nicht. Und dann fahren wir ein. Okay, also rein mit dem Motor. Grüne LED, Motor ist drin, dann können wir die Motorelektronik ausschalten. Und jetzt düsen wir mal zur nächsten Wolke. Also Verbklappe 3, bisschen schneller. 120. 130. Segelflugzeuge haben einen relativ großen Geschwindigkeitsbereich. Die 26 fliegt zum Beispiel von 80 km/h bis 270 km/h. Wie gesagt, man wird langsam fliegen, wenn die Luft steigt in Thermik, und man wird schnell fliegen, wenn man sinkende Luft durchfliegt. Üblicherweise nicht schneller als 180, weil jenseits von 180 die Leistung des Flugzeugs doch sehr stark abnimmt. Das heißt, man verliert viel Höhe pro zurückgelegter Strecke überproportional. Das heißt, die ganz hohen Geschwindigkeiten wird man selten fliegen. Außerdem gibt es dann auch irgendwann gewisse Stabilitätsgrenzen. Es gibt den sogenannten gelben Bereich, den Geschwindigkeitsbereich, in dem man nur fliegen darf, wenn die Luft nicht böig ist. Der beginnt bei mir bei 180, glaube ich. Und wenn man eben in der Thermik fliegt, dann ist die Luft böig, und deshalb wird man sich da zurückhalten. Segelfliegen ist irgendwie eine seltsame Mischung aus Individualsport und Gruppensport. Üblicherweise sitzt man natürlich alleine im Flugzeug, auch wenn es Doppelsitzer gibt. Aber trotzdem, wenn man eben so über Land geht, auf so den üblichen Strecken, in meinem Fall jetzt die Schwäbische Alb, dann sind doch eine ganze Reihe Leute in der Luft, und die haben natürlich alle das gleiche Problem oder das gleiche Ziel. Sie wollen möglichst schnell mit möglichst wenig Höhenverlust von A nach B kommen. Wie gesagt, auf diesen typischen Rennstrecken ist A und B auch oft der gleiche Punkt. Das heißt, man wird sich begegnen. Man muss wirklich ausführlich Luftraum beobachten. Und zum anderen hat es eben auch sogenannte Laberfrequenzen, zum Beispiel die 122,55 MHz, 122,55 MHz, sogenannte Alpradio. Da sind die ganzen Überlandflieger auf der Alp drauf und reden halt übers Wetter. Klima Alpha, Hotel 9. Klima Alpha. Wo sind wir jetzt? Ich bin jetzt so zwischen Münzing und Gammerdingern. Das ist eine schwere Gegend, Hanna. Kommt wie ist da gerade in der Gegend? Oh, ich fliege geradeaus gerade, wo? Kann das nicht so richtig sagen, ich bin zu hoch. Wo bist du? Ich bin jetzt noch kurz nach Alpstadt. Balinger, durch das Tal. Außerhalb der Alp, oder? Ja, nein, schon innerhalb der Alp. Ich bin gerade auf Klippeck zu, da hat es eine Wolke draus. Also drücken wir mal ein Aufkommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Segelflugzeuge gegenseitig rufen. Offiziell läuft es so, jedes Flugzeug hat seine Zulassungsnummer, sein Kennzeichen. Das beginnt mit einem D, Bindestrich, und dann bei Segelflugzeugen 4 Ziffern und bei Motorflugzeugen 4 Buchstaben, wobei der erste Buchstabe was über die Art des Flugzeugs aussagt. Motorsegler zum Beispiel haben ein K, Kilo. Einmotorige Propellerflugzeuge bis irgendwie 2 Tonnen haben E, Echo, Ultraleicht ein M, Mike. Und das heißt, eine Möglichkeit, sich zu rufen, ist mit dem vollständigen Kennzeichen. Also zum Beispiel Delta 2310 oder Delta Kilo Victor, Delta Sierra. Delta Sierra ist übrigens der Flugflieger, mit dem wir hier gerade fliegen. Das wird dann üblicherweise abgekürzt zu den letzten zwei, also Delta 10 oder Delta Sierra. Oft lässt man das Delta weg, dann bleibt halt noch 1-0 oder Delta Sierra übrig. Außerdem ist es so, dass Segelflugzeuge außerdem noch sogenannte Wettbewerbskennzeichen auf dem Leitwerk haben können. Die sind gewissermaßen inoffiziell, und das sind eben keine Ziffern bei Segelflugzeugen, sondern beliebige Kombinationen, also wie Hotel 9 oder Lima Alpha. Das waren die Buchstaben- oder Ziffernkombinationen, die wir hier im Funk gehört haben. Bin jetzt ungefähr bei Haiingen. Bis dahin ging es super, 95er Schnittbasis, 2200 Meter. Man konnte wunderschön unter den Wolken entlangheizen, da war so eine richtig schöne, dicke, schwarze Wurst. Jetzt habe ich so ein bisschen eine Durststrecke, muss ich da durch ein blaues Loch durchgleiten, deshalb fliege ich gerade relativ langsam. Aber vor mir hat es wieder schöne Wolken, und laut dem Geschwätz von den anderen geht es bis ans Klippeneck. Das sind dann 100 Kilometer. Delta 1 von Delta Sierra. Ah, okay, ich bin dabei Haiingen, Münzinger, Haiingen da unten. Bin bis dann quasi ohne Kreis geflogen, war super. Und jetzt gleite ich hier durch so ein blaues Loch Richtung Lübeck. Okay, Mindestern geradeaus, 2 Meter. Wo ist er noch? Ja, gestartet da unten in Geislingen. Okay. Das war jetzt der Benny mit dem Duo, Doppelsitzer. Lima, wo? USB quasi quer auf Urach. Ging es gut Richtung Ost, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nochmal in der Hälfte geschwind fliegt, weißt du? Junge Victor von dem Hotel. Ja, Junge Victor. Gehen wir nachher in der Ost, ne? Ja, da haben wir aber die Abstimmung bei uns im Moment noch, oder? Sieht aus, Alter. Okay. Ja, erst noch wegen dem Westen, das sieht nicht schlecht aus, oder? Ihr merkt schon, das Geschwätz wird deutlich mehr, weil das Wetter sich doch eigentlich halbwegs ordentlich entwickelt. Wenn man sich keine konkrete Strecke vorgenommen hat, dann wird man natürlich üblicherweise dahin fliegen, wo das Wetter am besten ist. Und ihr habt ja schon gehört, mittels des Funkens mit den anderen kriegt man natürlich raus, wie sich das Wetter an bestimmten Gegenden oder in bestimmten Ecken entwickelt. Die anderen Segelflieger werden einem das auch in Segelfliegerdeutsch sagen. Sie werden also über Thermik und Wolken und Basishöhe, also die Untergrenze der Wolken, reden. Eine andere Möglichkeit ist, sich die Wetterberichte von Verkehrsflughäfen anzuhören, also ATIS, Airport Terminal Information Service. Stuttgart Information, Sierra. Met report time, 1120. Expect ILS approach. Runway and use, 25. Früher war das auch mal eine echte Stimme. 60. Additional information for VFR flights activated. Glider sectors Esslingen, Jägerhaus altitude 5000 feet. Hanweide altitude 5000 feet. Wind 340 degrees 5 knots. Visibility 10 kilometers. Clouds scattered 3500 feet. Broken 8000 feet. Temperature 15. Dew point 2. QNH 1016 hectopascal or 30.00 inches. Trend no sig. Information Sierra out. Und jetzt fängt es wieder von vorne an. Das heißt, wir können zurückschalten. Ich denke, das meiste dürfte verständlich gewesen sein. Eine Sache, die erwähnenswert ist, ist das sogenannte QNH oder QNH. Das ist das letztendlich der Luftdruck am Platz zurückgerechnet auf Meereshöhe. Und das ist interessant oder wichtig, weil diese Einstellung quasi die Kalibrierung des Höhenmessers, zumindest unter 5000 Fuß, darstellt. Sprich, die Flugzeuge, die irgendwo in der Gegend rumfliegen, stellen alle ihren Höhenmesser auf dieses QNH ein und alle Höhenangaben sind dann eben relativ zu dieser Druckfläche. Und wenn man eben mit falschem QNH fliegt, bedeutet das, dass eben zwei Flugzeuge, die gleiche Höhe angezeigt kriegen, möglicherweise in unterschiedlichen Höhen sind. Insbesondere ist das wichtig, wenn man Lufträume unterfliegen oder überfliegen will. Die Höhenangaben sind üblicherweise eben in QNH-Höhen gemacht, Meereshöhe gemacht. Und da muss eben mein Höhenmesser auf dem richtigen QNH stehen, damit die, Höhe, in der ich mich tatsächlich physikalisch befinde, auch die ist, die dann tatsächlich zur entsprechenden vorgegebenen Druckfläche passt. Und man muss eben immer das QNH des nächstgelegenen Verkehrsflughafens einstellen. Über 5000 Fuß arbeitet man dann mit sogenannten Flugflächen. Das heißt, da wird dann immer 1013,25 Hektopascal der Standarddruck eingestellt. Vor uns sind jetzt die Wolken. Das ist gut, das muss gut gehen. Wir haben aber vor uns auch in ca. 20 Kilometern ein Sperrgebiet der ED-132 bei Albstadt bzw. Stetten im Kalten Markt. Da müssen wir mal anfragen, ob die aktiv ist. Normalerweise am Wochenende nicht, aber ich frage da lieber mal. Lima X-Ray, Lima Charlie Oscar, you can contact Luxembourg, 118.9. So, wir sind jetzt auf langen Informationen. Das ist die Fluginformationsfrequenz, die wissen über diese Dinge Bescheid. Mal kurz warten, bis da Ruhe ist. Delta Victor Zulu, 125875, thank you for service, I'm schönes Wochenende, tschüss. Langen Informationen, Delta Kilo Victor, Delta Sierra. Delta Kilo Victor, Delta Sierra, lang. Na, Langen, hallo, ist der ED-132 aktiv? Nein, Sie können einfliegen, ist nicht aktiv. Wunderbar, Dankeschön, ciao. So, das heißt, wir können da durch, sehr schön. Da muss ich 30 Liter Frieder. Ja, ich Also wahrscheinlich besser ist Dreh um, Frieder. Ich bin jetzt da Richtung Blaubeiter weitergeflogen, weil die nächste nach Süden ist, das ist irgendwie noch nicht so berühmt. So. Ja, ich lasse dich arbeiten nochmal in Lübeck und wieder zurück. Kann ja machen. Vorhin ging es ja bis auf 2.1 oder 2.2 fast. Hier ist die Basis jetzt niedriger, 2000. Aber das reicht immer noch gut. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Wolke funktioniert. Ne, bis ja, jetzt nicht. Aber die anderen gingen auch alle an der Westseite. Wir sind gerade erst an der Ostseite vorbeigeflogen. Na. Ja, Delta Sierra. Ah, der Alpenunter geht gut. So, jetzt hoffe ich, dass ich da recht gehabt habe mit dem Gegner. Ah, jetzt kommt er genau an der Westseite. Zuverlässig. 1 und 2, kommst du mit? Ja, logisch. Okay, rechte Fläche hebt sich und rechts rein. Umwölben und schön steil. Wunderbar. Passt, Volltreffer. Früher, in der guten alten Zeit, hat man schwerpunktmäßig mit der Karte und der Kompass navigiert. Jedes Flugzeug muss einen Kompass eingebaut haben und ich muss auch, das ist Vorschrift, eine Karte mitführen, eine Luftfahrerkarte, wo Lufträume eingezeichnet sind. In der Praxis läuft es heute natürlich ein bisschen anders. Die Flugzeuge haben alle GPS- und Segelflugrechner eingebaut. Viele haben auch einen PDA mit einer Moving Map, wo die Lufträume eingezeichnet sind, wo erlaubte Höhen eingezeichnet sind, wo die ganzen Flugplätze eingezeichnet sind, wo die Frequenzen drinstehen. Das Gerät zeigt mir auch immer an, ob ich noch bestimmte Flugplätze im Gleitflug erreichen kann, wie hoch ich dort ankomme und so weiter. Und die PDAs melden dann eben auch, oder die Rechner und PDAs melden dann eben auch, wenn ich mich einem Luftraum, in den ich nicht rein darf, annähere. Jetzt sind wir hier gerade unter so einer schönen dicken Wolke mit 180 unterwegs, negativ gewölbt. Muss so schnell fliegen, sonst zieht es mich rein. Gut, zur Not kann ich immer die Klappen fahren, aber will mir ja nicht. Ja. Wenn McCready so einstellt, dass er die Klappe hält. War nicht ganz. Mit 2 Meter. Ich bin so 2 Kilometer hinter dir. Jetzt würde ich gerade neben dir. Ja, ein bisschen wegziehen, dass hier ein bisschen hoch geht. Ein bisschen langsamer. Klappe hinterherfahren. Okay, jetzt beklagt er sich über das Sperrgebiet Heuberg, aber da haben wir uns ja vorhin erkundigt, ist nicht aktiv, also kann man da Klappe halten. Ja, das ist heute okay. Und wieder mehr Gas. Und jetzt sind wir bei 160. Eine andere Sache, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, ist das sogenannte FLARM, ein Kollisionswarnsystem für Segelflugzeuge, das andere Flugzeuge in der Gegend anzeigt. Zunächst mal per LED einfach Richtung und ob hoch oder niedrig. Und wenn man dem Flugzeug dann näher kommt und sich auf Kollisionskurs befindet, dann fängt das Ding eben an zu blinken und zu hupen, um einfach auf die anderen Flugzeuge aufmerksam zu machen. Funktionieren tut das Ganze so, dass alle Flugzeuge ein sogenanntes Flammempfänger drin haben. Der hat ein eingebautes GPS und ein Funkgerät, schwache Leistung. Und dieses Gerät sendet quasi ständig die eigene Position und den Geschwindigkeitsvektor an die umgebenden Flugzeuge und jeder berechnet dann eben die Kollision, den Kollisionskurs mit den umgebenden Flugzeugen und wenn sich da ein Problem ergibt, wird eben entsprechend gewarnt. Sehr, sehr nützlich. Ja, das Flarm sagt, vor mir ist einer. Nicht kritisch, weil er hupt nicht, aber irgendwo ist heute einer. Ich sehe ihn bis jetzt nicht. Da muss der wohl hinter deiner Wolke sein, die da gleich kommt. Also wir da mal ein bisschen vorsichtig mit durchtauchen oder so. Ja, der ist vorne unten, der unterfliegt auch die Wolken. So, hier neben. Ja, ja, genau. In Sicht. Wenn man als ein Segelflieger ein bisschen Übung hat oder ja, erfahren ist, dann wird natürlich das Bedienen des Flugzeugs immer mehr zur Selbstverständlichkeit, genauso wie beim Fahrradfahren. Und man beschäftigt sich immer mehr mit flugtaktischen Fragen. Wie schnell sollte ich fliegen? Welche Wolke ist die beste? Will ich hier noch hinfliegen? Ist das Wetter gut genug? Reicht mir die Zeit zum Heimkommen? Wie stark ist der Wind? All diese Dinge. Und das ist sehr, sehr viel Übungssache. So, hier bin ich wieder. Wir haben fast keine Einstrahlung mehr. Der Alp ist komplett abgeschattet, so wie es aussieht. Und jenseits der Alp sieht sowieso scheiße aus. Mal gucken, ob wir heute noch einen Motor brauchen. Aber gut, der Wetterbericht hat es ja angekündigt. Wie meinst du genau? Das Wetter wird besser, meinst du, oder? Wenn ich sagte, die Westseite der Wolken ist besser. Aha, da gibt es wohl auch Gegenden, wo das Wetter besser wird. Oh, das hat jedenfalls keinen Sinn, was ich hier gerade vorhabe. Ich wollte eigentlich an die Alpkante vorfliegen, wo es heller ist, aber es war gar nicht gut, da ging gar nichts. Und wieder zurück. Das Problem ist, ich komme jetzt da natürlich niedriger an. Und unter so einem schwarzen Zeug, niedrig ist immer schlecht. Gucken wir mal, ob wir da nochmal Anschluss kriegen. Aber da hat es auch einen leichten Sonnenfleck vor uns. Vielleicht geht's da. Bis jetzt habe ich einen 100er Schnitt, aber das liegt einfach daran, dass man unter so schwarzem Zeug natürlich schön entlang pfeifen kann, ohne groß zu kurbeln. Jetzt auf dem Rückweg wird es sicher spannender. Ja, hier regnet schon. Scheiße. Naja, mal gucken, ob wir Anschluss kriegen. 1900 haben wir noch, also noch hoch genug. Sieht ist ganz gut, man sieht bis zum Bodensee. Obwohl ich ja schon Albstadt bin. So, ich habe zwar einen Motor, das heißt, wenn das Wetter schlecht wird, kann ich den immer rausschmeißen. Aber man will das natürlich nicht. Man will natürlich schon segelfliegend unterwegs sein. So, jetzt habe ich hier wieder so ungefähr so ein Mäderle. Das ist in Anbetracht der Umstände erstmal in Ordnung. Ah, da kommt einer. Dem sein Flaum ist kaputt. Der hat nicht gehupt. Sorry. Ah, da jetzt kommt's. X-Ray Lima heißen wir. Ventus. Na gut, also jedenfalls scheint es hier noch zu gehen. Da können wir weiter geradeaus fliegen. Da brauchen wir nicht weiter kurbeln. So, jetzt habe ich hier die Delta 1 getroffen. Auf in Donsdorf, unseren Nimbus 4DM. Gespannt, ob ich dem hinterherkommt. Der gleitet natürlich schon eine ganze Ecke besser als ich. Nominell gleitet er 60, ich gleite nominell 50. Jetzt fliege ich da mal rüber. Bisschen Formationsflug. So, ich höre das Huben. Das Flaum beklagt sich, dass wir zu nah zusammen sind. Aber wir haben das ja im Griff, wir sehen uns ja. Vor uns kurbeln der Nächste. Kurbeln heißt im Kreis fliegen und steigen, in warmer Luft Höhe gewinnen. So, Gas geben, hier sind schon mal im Dreck. So, 180, man merkt es kaum, ne? Da, haben wir gerade dem Duo ausweichen müssen. Schnell fliegen hier, dass wir unter den Dreck bleiben. Man könnte natürlich auch neben die Wolke fliegen, da hat man nicht das Problem, dass man so schnell fliegen muss, aber schnell fliegen bedeutet ja eben auch Leistungsverlust, weil das Flugzeug ja bei höheren Geschwindigkeiten weniger effizient ist. Und wenn sozusagen die schlechtere Flugleistung durch das Steigen unter der Wolke kompensiert wird, bedeutet das, dass man zwar nicht weiter steigt, weil ja die Wolke kommt, aber man kann sozusagen ohne Höhenverlust sehr schnell fliegen und das ist gut, weil man will ja möglichst schnell möglichst viel Strecke zurücklegen. Schönes Wetter heute irgendwie. Ich meine, es ist zwar thermisch nicht so toll, aber die Optik ist schön. Man hat relativ gute Sicht und es ist relativ dunkel durch die Abschirmung und dann eben immer wieder diese Sonnenflecken. Sehr schön. Bin jetzt gerade genau über Ulm, Nordrand, Fliegrichtung Langenau, entlang der Donau. Da hat es wieder Wolken. Wolkenstraßen hat es hier keine mehr. Aber es geht immer noch gut. Eigentlich geht es alles in allem besser, als ich befürchtet hätte nach dem Wetterbericht heute. Und ja. Zwischenzeitlich hat es auch mal geregnet. Der Flieger ist also auch wieder sauber. war kein starker Regen, also kann man gut durchfliegen. Und jetzt fliege ich, wie gesagt, Richtung Langenaug und Dreimingen darüber. Die Delta 2 habe ich zwischenzeitlich auch mal getroffen, ein Duo. Der Sierra von Delta 2. Ja, Delta Sierra. Schau, wo bist du jetzt? Am Nordrand von Ulm, Donau entlang, kurz vor Langenau. Jetzt Richtung Heimat, Golf Lima, ja? Wiederholen. Flieg Richtung Heimat. Am landest du? Das Gepiepse war gerade die Kollisionswarnung. Ich meine, entgegengekommen, wir haben uns aber gesehen, oder? Sind wir einfach weggegangen. So, gucken wir mal, ob es hier geht. Müsste eigentlich. Fliegst du noch weiter? Na, ich bin jetzt in Aale und drehe da rum, nicht kalt. Delta 2, ich bin jetzt da, wo die Donau den Bauch schiebt, weißt du schon. Da müsste es wieder gut gehen. Da fliegen wir jetzt genau drauf zu, 5-6 Kilometer. So, jetzt müsst ihr eigentlich, ja, genau. An der Autobahn 3 ist ein schöner Bart. Ja, hier geht's auch gut. Wir sind bis Eichstätt vorgeflogen, zwar ziemlich mutig. Mal gucken, ob wir zurückkommen. You can laugh, you can feel fine. You can dance with a little twist. Tell your pretty redhead baby, forget that I exist. Teach me how to fly. See, I'm scared. wie nicht anders zu erwarten, haben wir es natürlich ein bisschen überstrapaziert. wir sind, wie gesagt, bis Eichstätt geflogen. Der Hinweg war ganz gut, der Rückweg war dann wirklich schwierig. Das heißt, wir haben dann auch den Motor gebraucht. Hören wir mal kurz rein. So, Herzitle, das Wetter sieht echt scheiße aus. Mir reicht es nur nach Nördlingen oder ganz knapp nach Neresheim. Ich habe 680 Meter über Grund noch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich demnächst den Motor benutzen, weil das sonst knapp wird. Ist natürlich gut jetzt für die Aufnahme, aber eigentlich wäre ich vorhin gern heimgekommen. Immerhin 340 Kilometer schon zusammengebaut. Und heim wären es dann für uns insgesamt 400. Na, jetzt aber ein bisschen steigen. Und rum. Mal gucken. Vielleicht können wir es doch noch... Ah, nee. Das reicht nicht. Und Folger? Ladung. Ja, ich wollte bloß wissen, ob ihr jetzt ausgefahren habt. Wiederhole. Passt schon, ich höre den Motor, alles klar. Okay, so wie es aussieht, werden wir jetzt gleich den Motor ausfahren. Natürlich will man als Segelflieger möglichst weit kommen in möglichst kurzer Zeit. Das ist der Sinn des Streckenflugs. Und Motor ausfahren ist in gewisser Weise natürlich schon ein Eingeständnis, dass man versagt hat, ja? Oder dass man das Wetter falsch eingeschätzt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn man einen Motor dabei hat, man natürlich auch andere Wetterrisiken eingeht. Man wird weiter fliegen. Man wird eben jetzt wie hier in diesem Flug auch mal fliegen in der Gegend, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückkommt, nicht so hoch ist. Hätte man keinen Motor, muss man halt auf einem anderen Flugplatz landen oder im Notfall auf einem Acker. Das ist natürlich auch nicht wirklich dramatisch, aber ist halt Riesenaufwand. Der F-Schlepp nach Hause wird teuer. Die Rückholaktion, wenn man auf dem Acker landet, wird Aufwand. Das heißt, das versucht man natürlich schon zu vermeiden. Gut, dann hören wir jetzt mal rein. Motor ausfahren. Ist natürlich nicht so ganz ohne, weil wenn der Motor nicht anspringt, dann hat man diesen riesen Widerstand, den man ausgefahren hat. Man muss dann schnell den Motor wieder irgendwie einfahren und dann doch noch irgendwo auf den Acker. Deshalb fahre ich den Motor üblicherweise in einer relativ großen Höhe aus, 400-500 Meter, einfach um sicher zu gehen. Bisher hat er immer funktioniert, aber so richtig drauf verlassen sollte man sich nie. Man sollte beim Fliegen immer einen Plan B haben. Man sollte immer wissen, was man tut, wenn das, was man gerade vorhat, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Also, reduzieren auf ungefähr 90. Hauptschalter an und dann ausfahren. Da produzieren wir natürlich jede Menge Widerstand, deshalb muss es jetzt relativ schnell gehen, weil wir Höhe verlieren wie blöd. Motor kommt, das ist ja im Spiegel, steht fast senkrecht, grüne LED, Motorbremse auf, bisschen Gas geben, Zündung, primen und läuft. Immer wieder schön, wenn er anspringt. Vor allem in der Luft. So, jetzt lassen wir ihn bei niedriger Drehzahl so ein bisschen warm werden. Wir sind noch hoch genug. Also gibt keinen Grund für Hektik. Und da warten wir geschwind, bis er vielleicht irgendwie 40 Grad anzeigt, Temperatur. So lange eiern wir jetzt halt hier rum. Höhe machen wir keine. Aber wir machen auch nichts kaputt und der Motor läuft. Das heißt, die kritische Phase ist sozusagen überschritten. Wir brauchen übrigens nicht viel Motor. Hier kommen jetzt wieder Wolken. Das heißt, ich denke mal, da motoren wir jetzt an die Wolken hin und dann müsste es da eigentlich wieder gehen. Das wäre jedenfalls der Plan. Ich habe auch jetzt schon 2 Meter steigen. Die kommen mit Sicherheit nicht vom Motor. Aber was soll's. Gut, dann werden wir mal ein bisschen Leistung geben. Jetzt noch 6,5, 6,9, 7, so und Vollgas. der Motor ist nicht dafür gedacht, das Flugzeug schnell nach vorne zu bewegen, sondern der Propeller ist so ausgelegt, dass das Flugzeug möglichst schnell steigt. Das heißt, wir fliegen jetzt ungefähr 95 km/h und haben 3,5 Meter steigen. Jetzt haben wir auch Temperatur. Ich habe den Motor jetzt ungefähr 5 oder 6 Minuten laufen lassen, bin relativ hoch gestiegen. Wenn der Motor schon läuft, dann macht es keinen Sinn, den nach 2 Minuten wieder auszumachen. Der Flug ist sowieso versaut in gewisser Weise, weil sobald ich den Motor anmache, ist natürlich die Wertung an dem Punkt vorbei. Und ich lasse ihn auch lieber vernünftig warm werden, als ihn nach kurzer Zeit wieder auszuschalten. Ich habe dann Hochmotor auf 2000 Meter oder so und bin dann eben wieder nach Hause geglitten, habe da auch nochmal Thermik gefunden, nachdem wir da unter dem Dreck, der uns zum Motor gezwungen hat, dann durch waren. Ja, wir nähern uns jetzt langsam dem Flugplatz und hören uns dann mal die Landevorbereitungen an. So, jetzt habe ich Donzdorf gecrashtet. Donzdorf, Zelda Sierra. Delta Sierra, Donzdorf. Ja, Delta Sierra in ungefähr 10 Minuten zur Landung. Delta Sierra, melde Gegeneinflug zum 27. Alles klar, mach ich. Okay, wir landen auf der 27, also Richtung 270 Grad, also sprich von Ost nach West. Also die gleiche Richtung, wie wir gestartet sind. So, ich sollte hier, glaube ich, kurz 2 Dinge erklären. Zum einen Geschwindigkeiten und zum anderen Landen und Anflug. Man unterscheidet bei der Fliegerei 2 Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit gegenüber der Luft und die Geschwindigkeit gegenüber dem Grund. Es gibt auch eine dritte, die angezeigte Geschwindigkeit aufgrund von Fehlern des Höhenmessers, aber die ist ja jetzt mal egal. Die Geschwindigkeit gegenüber der Luft ist natürlich relevant für die aerodynamischen Vorgänge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu langsam werde beim Fliegen, wenn die Geschwindigkeit, mit der die Luft über die Tragflächen strömt, zu gering wird, dann hört das Flugzeug auf zu fliegen. Dann bricht der Auftrieb zusammen und das Flugzeug geht in Sackflug über. Das ist natürlich nicht so günstig, vor allem nicht, wenn man in Bodennähe ist. Die Geschwindigkeit gegenüber dem Grund ist vor allem dann relevant, wenn ich eben über Land fliege, dann möchte ich natürlich eine gewisse Strecke möglichst schnell zurücklegen und da zählt natürlich die geflogene Strecke über Grund. Warum erwähne ich das hier? Weil bei der Landung das ganz interessant ist. Man versucht sowohl bei Start als auch bei der Landung immer gegen den Wind zu landen, damit der Wind, der auf einen zukommt, zur Fluggeschwindigkeit gegenüber der Luft beisteuert, aber eben nicht zur Geschwindigkeit über Grund. Mit anderen Worten, wenn ich 100 km/h fliege und ich habe 20 km/h Gegenwind, dann heißt es, dass ich mich gegenüber dem Boden mit 80 km/h fortbewege. Wenn ich also eine Landebahn mit einer bestimmten Länge habe und ich habe 20 km/h Gegenwind, dann scheint die Landebahn länger, ich habe quasi mehr Strecke zur Verfügung. Wenn ich mit Rückenwind landen würde, dann wäre die Landebahn entsprechend quasi verkürzt, weil sich die Geschwindigkeit des Flugzeugs gegenüber der Luft und die des Windes addieren. Das heißt, Start und Landung immer mit Gegenwind. Die andere erwähnenswerte Sache ist, dass der Landeanflug bei Segelfliegern und bei Motorfliegern, also nicht bei Airlinern, aber bei dieser kleinen Privatfliegerei, immer nach einem bestimmten Schema passiert, nämlich Gegenanflug, Queranflug und Endanflug. Der Gegenanflug, wie der Name sozusagen nahelegt, findet entgegen der Landerichtung statt, in unserem Fall also nach Osten. Der Queranflug ist dann eben quer zur Landerichtung und der Endanflug ist dann eben sozusagen die Verlängerung der Bahn. Warum macht man das Ganze? Man macht es deshalb, weil gerade als Segelflieger hat man natürlich keine Möglichkeit durchzustarten. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Höheneinteilung bei der Landung halbwegs passt. Man kann natürlich mit den Bremsklappen die Höhe steuern, aber nur in einem bestimmten Bereich. Und deshalb versucht man eben ab einer Höhe von 200 Metern ungefähr den Landeanflug in diesem Gegenanflug, Queranflug, Endanflug Dingens zu machen, sodass dieser Teil des Anflugs möglichst immer in Platznähe stattfindet, sodass man den Platz immer in Sichtweite hat und eben, wenn man merkt, man ist relativ hoch, dann kann man den Gegenanflug noch ein bisschen ausdehnen, wenn man merkt, man ist sehr niedrig, dann kann man den Queranflug abkürzen und so weiter. Man hat also quasi da sehr gute Steuerungsmöglichkeiten, um seine Landung entsprechend vorzubereiten. Und für ordentliche Landungen ist es eigentlich naheliegend oder sinnvoll, dass man eben sich an diese Vorschriften oder an dieses Gegen-, Quer-, Endanflug auch hält, auch wenn es manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anfängermäßig aussieht, aber es machen eigentlich alle so und ja, hat sich bewährt. So, dann schalten wir das Vario mal vom Sollfahrtgeber, der jault eh sinnlos um auf Vario. Das heißt, wir haben jetzt keine Sollfahrtanzeige mehr. Die Sollfahrtanzeige schaltet normalerweise automatisch bei mehr als... Ja, ab 110 schaltet automatisch der Sollfahrtgeber ein, aber man kann es erzwingen, dass auch Vario bleibt und das habe ich jetzt gemacht. Bitte wiederholen. So, da ist ein anderes Segelflugzeug, das ist der Nimbus, der will auch demnächst landen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Nochmal gut anschnallen, weil es beim Landen manchmal einfach hubbelt, wohl Schlaglöchern und ich will nicht meinen Kopf an die Haube anhauen. Gut, wir sind jetzt 1250 über Platz, also immer noch 500 Meter. Der Nimbus ist deutlich niedriger, das heißt, der macht logischerweise Nummer 1. Gut, auf Info, die Delta 1 kommt auf der 27 zur Wendung. So, der hat sich jetzt angemeldet und der geht jetzt in den Gegenanflug. Delta 1, deine Position? Da im Gegenanflug, an der Position. So, dem müssen wir ein bisschen Zeit geben, weil der braucht viel Platz auf der Bahn. Und dem nicht im Weg rumfliegen. Vor allem dauert es eben eine Weile, bis die das Flugzeug dann aus der Bahn räumen. Sprich, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. So, der Nimbus landet. Auf jeden Fall, die Delta Mike Bravo wäre dann abflugbereit am Rollhand 27. Delta Mike Bravo 27 gestrichen. Start nach eigenem Ermessen. Bravo. So, dann tun wir mal das Fahrwerk raus. Jetzt gleich laut. So, Fahrwerk draußen. Okay. Weltklappe 4 für den Gegenanflug. Und die Höhe mit Bremsklappen kaputt machen. So, Fahrwerk ist draußen, Vario steht auf Vario, angeschnallt bin ich. Bremsklappe ist noch draußen, Weltklappe 4. Ist gut. Windhammer, wenn ich das richtig sehe, keinen besonders starken. Ist immer wichtig, je stärker der Wind, desto höher muss man anfliegen. Donsdorf, die Delta Sierra im Gegenanflug zur 27. Charlie X-Ray dreht einen rechten Gegenanflug auf die 26. So, jetzt sind wir im Gegenanflug, ungefähr 110 km/h. Nochmal ein Blick auf den Windsack. Ah, doch ganz ordentlich Wind. Bisschen schneller noch. Wieder 110. Nee. So, dann gucken wir mal Richtung Queranflug. Sind noch gut hoch. Also ein bisschen schräg noch machen, dass wir mehr Höhe zum Kaputtmachen haben. Also ich meine mehr Strecke für die gegebene Höhe. Delta Sierra quer. So, und jetzt gehen wir in den Endteil. Tun wir die Welpklappen auf Landestellung, sprich es geht dann noch stärker runter. Und die Bremsklappen raus. Und jetzt fallen wir mit 4-5 Meter pro Sekunde dem Flugplatz entgegen. Ein bisschen schnell sind wir noch. Aber wir haben relativ starken Wind, das heißt, da sollten wir auch zügig anfliegen. Weil der Wind natürlich in Bodennähe aufgrund der Reibung nachlässt und damit das Flugzeug langsamer wird. Und es ist schlecht in Bodennähe. Okay, das sieht alles sehr gut aus. So, jetzt sind wir fast schon da. Ups, langsam abfangen und Klappen raus. Ups, gelandet zweimal, was sich mit dem Flieger fast nicht vermeiden lässt. Ja, links rausrollen. Wunderbar, alles klar. So, das war's. So, das war's. Erfolgreich gelandet. Flugzeug wird jetzt dann zurückgeschoben, geputzt, getankt und abgebaut, im Handhänger verstaut. Ich hoffe, dieses Audio-Essay hat ein bisschen Einblick gegeben in die Segelfliegerei und vielleicht auch angeregt dazu, sich damit mal zu beschäftigen. Es gibt sicherlich auch bei dir in der Gegend einen Flugplatz. Einfach mal vorbeigehen. Auf segelflug.de gibt es auch entsprechende Karten, wenn das interessiert. Ansonsten auf felder.de/flying gibt es auch noch schöne Bilder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hier noch ein bisschen Musik. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Bolter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es herhabt, also omegataupodcast.net, und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt es unter creativecommons.org. Musik ist aus dem Podsafe Music Network unter music.podshow.com und weitere Informationen zum Podcast gibt's unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören. She talks about you all the time.